Anna. Befreiung. Hören Sie das? Haben Sie das gehört? Hanna, Hanna, Hanna. Befreiung, Befreiung. Unglaublich, der befreite Mann, die befreite Frau. Ungeheuerlichkeit, hören Sie das? Hanna, haben Sie das gehört, was der da redet? Irrsinn, Wahnsinn, Befreiung, Folter, Geißel, Pest, Hanna, Hanna. Wie die redet, was die sagt, die befreite Frau, Geißel der Menschheit, hören Sie das? Wahnsinn, wie die redet, wie die sagt, was sie sagt, allein wie die redet, ungeheuerlich. Pest, Pest, Hanna, Hanna, dauernd Hanna, wie der die dauernd ruft, was der da dauernd redet, hören Sie das, Gefasel ununterbrochen, der befreite Mensch, ein einziges Gefasel, sagenhaft. Sagenhafte Dummheit, unbeschreiblich, haltlos, Befreiung, Haltlosigkeit, Dummheit, Gefasel, Geißel, Folter, Pest, der befreite Mensch, ununterbrochenes Gefasel, Hanna, Pest, der Wahnsinn, wie die reden, hören Sie das, was die reden, wer das hört? Was reden die? Ununterbrochen, unbeschreiblich, ununterbrochen das unbeschreibliche Gefasel. Kinder, Himmel, gütiger Gott, hier bin ich. Hallo, hallo, was ist denn? Was gibt's denn? Was ist denn nur los? Hanna, die befreite Frau, der befreite Mann, befreite Körper, furchtbar, Dreck, Dreck. Na, na, was denn? Was ist denn? Das befreite Sprechen, endlich wieder miteinander sprechen. Gespräch, Gespräch. Folter, Geißel, Dreck, Gespräch, Dreck. Dreck, nichts als Dreck, Befreiung, Glitzerdreck, Befreiungsdreck, Dreck, alles Dreck, der reine Dreck. Erste Frage, Frage 1, das Material, was liegt vor? Zweite Frage, die Analyse, Frage 3. Die Ordnungsfrage. Viertens, Anwendung, Zeremonie, Strategie. Frage 5, der Angriff. Absolut! Total! Der Wahnsinn! Der Mitmensch! Was der redet! Was der erklärt! Hören Sie das? Wie der erklärt? Was liegt vor? Material ist Welt, Welt ist Geschichte. Geschichte, Revolution, alles Kerker, Kerkermaterial, Kerkerwelt, Kerkergeschichte, Kerkerrevolution. Die Analyse ist unsere Spezialität, unser Produkt, reine Wissenschaft, Denken, Geist. Das ist das Problem, die maximale Materialferne des Produkts, der Analyse, des Materials, die reine Wissenschaft, geschichtslogisch, der reine Hass, gar keine Frage, Hass, der reine Hass, keine Frage. Eine eminente Frage, die Ordnungsfrage, die Zentralfrage Ordnung, äußerste Ordnung im Zentrum, Generalpause, absolut Stille, nichts. Im Zentrum der Bewegung Ruhe, äußerste Ordnung, absolute Stille, starr, Zentralstarre im Zentrum, Minimalbewegung, Totalumsturz, äußerste Revolution, gigantische Bewegung, total entfesselt, Grauen, Ordnung im Zentrum, äußerste Ordnung, das ist das Problem, die maximale Wirrnis der Analyse, unausweichlich. Maximale Wirrnis, das geschichtslogische Produkt der totalen Analyse allen Materials. Aber befreit! Pest! Folter, Befreiung, Revolution! Es lebe die Revolution! Ruft das glühende Herz! Ordnungspflicht zu Spitzungsnotwendigkeit, permanente Perfektionsproduktion im Zentrum, ununterbrochen Arbeit. Ordnung, das ist das Problem. Totale Kontrolle, Bilanz der Welt, Partitur. Zentralfrage, äußerste Ordnung, äußerste Partitur. Wir gehen zum nächsten Punkt, Frage 4. Anwendung, zeremoniell, Strategie, interessante Frage, Realisation der Analyse als Propaganda, perfekte Propaganda. Pop, die Kraft der Wahrheit als Lüge, wahr zu sprechen, Masse, Jubel, Hitze, Lust, Hass, nur Hass, Hass. Entscheidend. Moment des Eintritts in das 20. Jahrhundert. Der moderne Krieg, Sieg. Die russische Revolution, Sieg. Umsturz! Umsturz! Schönheit des Rituals. Wiederholung. Ritual. Hymnische Gregorianik. In Wahrheit. Das ist das Problem, will man immer nur die langsamen Sätze hören. Immer wieder, das ist das Problem. Daher der wüste Stoß, Rhythmus, Trieb, Maschine. Attacke, letzte Frage, Frage 5. Der Angriff geschichtslogisch zwingend. Endprodukt, Angriff ist die Konsequenz der Geschichte. Das ist das Problem, ist das tausendjährige Reich. Auch Auschwitz-Geschichte. Geschichte, Fortschritt, das ist das Problem. Hitler, Fortschritt, das ist das Problem. Konsequenz der Geschichte. Angriff heute. Fortschritt! Der Angriff ist die Drohung. Vernichtungskrieg des Heute gegen alles Alte. Produktion des neuen Materials. Tosender Lärm, rasendes Chaos, äußerste Spitze, Moment. Unsere Wissenschaft, die reine Angriffswissenschaft, Zerstörungswissenschaft, Vernichtungsproduktion, jetzt.